1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die kleine Verspätung bitten wir zu entschuldigen. Heute Nacht haben wir ein Thema. Das Thema heißt brutale Frauen. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die extreme Erfahrungen gemacht haben mit gewalttätigen Frauen, mit Müttern, mit Ehefrauen, mit Freundinnen. Und sehr gerne auch mit Frauen, die schon einmal gewalttätig waren oder extreme Gewalt ausgeübt haben, Kindern gegenüber oder vielleicht ihrem Mann oder ihrem Freund gegenüber. Wenn ihr auch gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht ist die Sonja und Sonja ist 51 Jahre alt. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Der Alter stimmt nicht, ich bin 59. Ah ja, okay, ja. Wir bitten das. Ich bitte um Nachsehen. Naja, es macht ja nichts. Du hast dich gemeldet zu unserem Thema brutale Frauen. Ja, genau. Warum? Also, ich hatte es auch gestern schon Kollegen von Ihnen erzählt, teilweise. Und zwar ging das, dass ich von meiner Mutter verprügelt worden bin, von klein auf bis zum 12. Lebensjahr. Mhm. Und zwar, ich muss jetzt mal ein bisschen weiter noch vorgreifen, es ist so gewesen. Ich war 4 Jahre alt und ich hatte noch einen Bruder, der war 2,5. Ja. Und meine Mutter, die, weil die ja geschieden war, ist die beim Bauer auf dem Feld Kartoffeln lesen gewesen. Mhm. Und hat uns Kinder ja mitgenommen. Und hat euch Kinder auch alleine aufgezogen? Ja, die hat auch allein aufgezogen. Ja, und hat euch Kinder mit aufs Feld genommen? Und die Kinder mit aufs Feld genommen, genau. Und naja, und wie das dann so war, mein Bruder, der ist immer, weil früher war das ja so, der Traktor mit dem Anhänger, der Bauer saß auf dem Trecker, der ist dann immer ein Stück vorgefahren, damit die Frauen die Körbe ausleeren konnten. Mhm. Und ja, und ich bin auf einmal, weil ich einen Dieter gesucht habe, bin ich zum Traktor hin und was sehe ich da? Der schmeißt einen Traktor an und mein Bruder, der sitzt vorne vorm Reifen, hat er gesessen gespielt. Mhm. Der fährt ja langsam an und fährt so schön langsam über meinen Bruder drüber weg. Und ich stand davor und da habe ich gewunken und gemacht, dem Bauer geschrien und der hat nur geguckt und hat gedacht, ich wink ihm, weißt du. Wie alt war denn dein Bruder da zu der Zeit? 2,5. Der war da 2,5 Jahre alt, ja. Als das passiert ist. Ja. Hat der Bruder das überlebt? Nein. Nein. Nein, der hat es nicht überlebt. Wie hat deine Mutter dann reagiert? Musst dir mal vorstellen, der Traktor ist langsam über ihn von hinten angefangen. Wie schrecklich. Und wie schrecklich. Über ihn drüber gefahren. Und das Schlimmste ist ja, ich stand davor und konnte nichts mehr machen. Ich habe nur geschrien. Und das Schönste ist, ich stehe davor und der Dieter, wie dann in der Nähe der Reifen vom Kopf war, dreht der Dieter den Kopf zu mir rüber mit großen Augen und macht den Mund auf, und als wenn er sagen wollte, helf mir doch. Mhm. Und ich habe ja natürlich dann auch einen Schock gehabt, das hat mir aber dann meine Tante erzählt, ich wusste das selber nicht. Also, ganz schlimmer Vorfall. Nur heißt unser Thema brutale Frauen. Ja, und das ist jetzt der Fall, wo ich sage, meine Mutter, die hat mich verantwortlich gemacht für den Tod meines Bruders. Ach so. Und zu der Zeit, wie das dann geschehen war, danach ist sie ja mit dem neuen Mann, den sie geheiratet hat, immer nach Duisburg gezogen. Hm. Und da fing das ja auch dann an mit der Schlägerei. Wie hat deine Mutter dich denn geschlagen? Ja, mit dem Besenstiel. Ne? Also sie hat immer einen Gegenstand genommen. Überall, auf den ganzen Körper, auf dem Kopf? Sie hat einfach drauf losgeschlagen. Nur ich hatte im Gesicht Gott sei Dank nie was abgekriegt, weil ich mir immer die Arme vorgehalten habe, geschützend. Gell? Also war der Schock ohnehin da, dass du gesehen hast, wie dein kleiner Bruder zu Tode gekommen ist durch diesen Traktor? Ja. Und dann hat die Mutter dir auch noch die Schuld gegeben? Ja, die hat mir die Schuld gegeben an den Tod meines Bruders, ja. Und dann lass mich nur fragen, deine Mutter, sagst du, sie hat dich mit einem Knüppel oder mit irgendwelchen Gegenständen geschlagen, ja. Auf dich eingeprügelt. Hat sie noch irgendetwas Schlimmes mit dir gemacht? Ja, also das Schlimmste ist ja die Prügel gewesen. Mhm. Ich bin sozusagen groß geprügelt worden. Ne? Ja. Es war, man konnte sagen, weil so einmal in der Woche war das mal fällig von ihrer Seite aus. Aber das Schlimmste ist ja auch bei der Prügelei, weißt du, die seelische Grausamkeit. Mhm. Ne? Mhm. Früher war es ja auch üblich, das hab ich im Umfeld der Familie auch mitbekommen, dass die Kinder, wenn sie irgendetwas Schlimmes gemacht hatten oder gar nicht mal so was Schlimmes, dass die im Keller eingesperrt wurden für lange Zeit. Ja, das habe ich auch hinter mir. Ach, sowas hast du auch hinter dir? Das hatte ich auch hinter mir. Ich habe mich früher mal in den Keller gesperrt und bis abends, da hatte ich auch nichts zu essen gekriegt und da war ich im Keller unten eingesperrt. Mhm. Das heißt, du musst öfters dann grün und blau gewesen sein, wenn die Mutter... Ich war manchmal, ich hatte viel Schwielen am Arm vor, hauptsächlich, und am Körper Hämatome gehabt. Mhm. Ich konnte, wenn es Sommer war, wenn man so kurzärmelig einen Pullover trug, da konnte ich manchmal nicht in die Schule gehen. Und in der Zeit hat man... Gelassen. Ja, nee, und in der Zeit hat ja auch keine in der Schule gefragt wahrscheinlich. Nee, weil man ist immer vertuscht worden. Genau, genau. Wenn es ein bisschen kühl, hatte ich einen langärmeligen Pullover, dann sah man das auch nicht. Ne? Du sagst dir, deine Mutter hatte dann einen neuen Mann. Dieser neue Mann ist auch nicht eingeschritten und hat... Nein, der ist nur einmal mal eingeschritten, da hätte sie mich bald totgeschlagen. Mhm. Domian, kannst du dir das vorstellen? Du kannst, wenn du richtig Dresche kriegst und das hört nicht auf, da kriegst du keine Luft mehr, du erstickst. Und so war das bei mir der Fall. Die hat auf mich eingeprügelt und das Schlimme ist immer dabei, weißt du, die Worte, wärst du doch verreckt und der Dieter wäre noch am Leben. Ach, wie schrecklich. Da hat die mich so geschlagen, ich hab nur noch gesagt, Mama, hör auf, ich krieg keine Luft mehr. Und das muss mein Stiefvater gehört haben, der kam dann rein und hat die dann von mir losgelassen und hat sie nur noch gesagt, soll sie doch verrecken. Sonja, du hast gesagt, das ging bis zu deinem 12. Lebensjahr. Das ging bis zu meinem 12. Was war danach? Wo hat sie ja, das Schönste ist ja, das war ja auch nicht alles. Das, wie gesagt, seelische Grausamkeiten. Es gab Tage, da habe ich nichts zu essen gekriegt. Ich bin in meinem Zimmer eingesperrt worden. Ich habe nichts zu essen gekriegt. Mhm. Also bevor wir auf die 12 zurückkommen, noch vorab nochmal die Frage. Es gab nie mal eine Zärtlichkeit zwischen dir und deiner Mutter? Nee, überhaupt nicht. Weihnachten, Geburtstag, gar nichts? Ja, Weihnachten habe ich auch in der Stube gehockt. Die haben ja zwar Geschenke gemacht, aber ich konnte im Wohnzimmer mal kurz den Baum angucken und dann bin ich ab in mein Zimmer. Ich habe überhaupt, wenn ich aus der Schule kam, ich habe auch nur ein Zimmer. Ich musste durch in mein Zimmer. Ich habe mein Essen im Zimmer gekriegt. Es war nicht familiär, dass man alle an einem Tisch sitzt. Hm. Ich habe in meinem Zimmer gegessen. Ne? War die Mutter denn eigentlich zu dir anders vor diesem furchtbaren Unglück? Ja, wo der Dieter noch gelebt hat, war sie anders, ja. Also aber die musste den Dieter, der ist auch von einem anderen Mann gewesen, und an den hat sie anscheinend sehr gehangen, an dem Jungen. So, jetzt erzähl du uns, warum das mit dem 12. Lebensjahr aufhörte. Ja, das war auch wieder so, die kam rein, es war nur eine Kleinigkeit, ich kann das heute nicht mehr sagen, ist ja auch lange her. Mhm. Jedenfalls, die kam rein, schon den Knüppel in der Hand und da auf einmal, da hat es mich gepackt, ich habe einen Stuhl genommen, ich habe weinend geschrien, schlägst du mich jetzt, ich schlag dich tot, ich hau dir den Stuhl über den Schädel. Als 12-Jährige hast du das dich getraut? Hm? Ja, sicher, ich konnte nicht mehr. Ja. Stell dir mal vor, du wirst mindestens einmal in der Woche verprügelt. Ja, ja, ja. Und das auf brutaler Weise. Mhm. Und das hat so gesessen bei ihr, dass sie dich seitdem dann in Ruhe gelassen hat? Ja, die ist auf einmal kreidebleich geworden, ist rückwärts raus und hat die Tür zugemacht. Und natürlich kriegt die auch an dem Tag nichts zu essen. Aber sie hat dich... Was sie sich auch noch abgerobt hat, waren, mein Vater hat sich ein Motorrad gekauft und da wollten sie eine Tour machen. Und da hat meine Mutter mir Brote gemacht mit gekochte Eier und Flasche Limo, aber für einen Tag, ne, weil ich gehe mir am Abend wieder. Hm. Ja, und wann sind die wiedergekommen? Erst am dritten Abend sind die wiedergekommen. Aber deine Mutter hat dich danach nie wieder geschlagen? Nee, also danach nicht. Wie lange hast du dann noch bei deiner Mutter gelebt? Bis 14 Jahre. Also bis zu deinem 14. Lebensjahr. Und dann, wo bist du dann hingekommen? Ja, ich bin dann aus dem Haus, weil früher war das so, mit 14 bin ich aus der Schule gekommen. Und dann lernen durfte ich ja nichts. Sie wollten ja gleich Geld von mir abkassieren und da bin ich dann arbeiten gegangen. Und die hat dann immer Arbeit gesucht, wo ich auch wohne. Ach so, sodass du aus dem Haus warst. Ist deine Mutter alt geworden? Ja, die ist alt geworden. Sie lebt aber jetzt nicht mehr? Nee, die lebt nicht mehr. Hast du dir hinterher noch irgendwann noch mal einen annähernd normalen Kontakt zu ihr finden können? Nee, ich hatte jetzt 10 Jahre keinen Kontakt mehr mit ihr. Und ich hatte das auch nur durch Zufall erfahren, durch die Nachbarin, die neben der wohnte. Aber ich habe keine Tränen nach der geweint. Ach so, du hast es durch Zufall erfahren, dass sie gestorben ist. Sei mal nicht böse, aber die soll verrecken da drin. Ja. Die soll vermodern. Ja. Schlimme Geschichte, die du da erzählst. Und du bist jetzt 59, hast du gerade gesagt. Das sind natürlich Dinge, die einen das ganze Leben begleiten, die man eigentlich nie los wird. Ja, und das kam wahrscheinlich dir alles jetzt wieder in den Sinn, als du unser Thema gesehen hast. Und Ja, und wie gesagt, und mit 12 bin ich ja auch, Schönste war ja auch noch, mit 12 bin ich selber auch unter das Auto gekommen. War ja in Duisburg-Meiderich. Und ich wollte über die Straße und da bin ich auch unter das Auto gekommen. Und das Lachen, es gab einen Knall und der letzte Gedanke, den ich hatte, war nur noch Dieter, ich komme. Ja, also und Dieter dann, ist der Name von deinem kleinen Bruder gewesen. Mehr, dann bin ich ja im Krankenhaus erst aufgewacht. Meinst du, meine Mutter hat mich besucht? Die hat mich nicht besucht. Wie schrecklich alles. Sonja, ich möchte gerne, weil du weißt, dass wir natürlich nur einen gewissen Zeitrahmen haben, hier in der Sendung zu sprechen. Ich möchte dich aber nicht einfach so jetzt hier verabschieden. Das heißt, ich verabschiede mich schon von dir, aber ich würde sagen, wir rufen dich gleich nochmal an und dann können wir im Hintergrund noch ein bisschen in Ruhe weitersprechen mit dir. Ja, denn das ist alles noch auch... Da ist so viel wahrscheinlich. Die Frau, die hat mir mein ganzes Leben, die hat mir das kaputt gemacht. Das glaube ich. Ja. Deswegen. 1975, ich war schon verheiratet. Und weil ich habe mir ja selber auch immer doch innerlich doch auch Vorwürfe gemacht mit dem Dieter. Und obwohl, man muss ja sagen, normal müssen ja Erwachsene auf Kinder aufpassen. Natürlich, gar keine Frage. Und 1975 war das. Ich war schon verheiratet, hatte selber 2 Kinder und da war in der Zeitung, da wurde ein Säugling gefunden auf dem Feld in der Furche. Und kam die Geschichte wieder hoch. Und da bin ich zum Jugendamt gegangen und ich habe gesagt, ich habe das gelesen mit dem Baby, mit dem Säugling, was auf dem Feld gefunden worden ist. Da war ein Förster, der ist spazieren gegangen, hat das Kind gefunden durch Schreien, weil es geschrien hat. Und da bin ich zum Jugendamt und habe gefragt, wie das aussieht, ob ich das Kind adoptieren kann. Und da hast du gesagt, warum, weshalb? Ich sage, ja, weil mir das Kind leid tut. Und hast du es adoptiert? Nee, die haben ja abgeraten, weil das Kind hatte schon viel Erfahrung. Frierungsstellen und die 2 Unterschenkeln, die mussten abamputiert werden, weil es total, es war nämlich im Winter. Ne? Sonja, jetzt werden wir dich zurückrufen. Ich bitte dich aufzulegen und ich danke dir, dass du das Vertrauen gehabt hast und auch den Mut gehabt hast, das hier zu erzählen, was sicherlich auch sehr schwierig ist, wenn man sowas erlebt hat. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Du legst bitte auf und wir werden dich gleich zurückrufen. Okay. Ja? Auf Wiederhören und alles Liebe. Jo, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer zu unserem Thema brutale Frauen. Und herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Walter. Und Walter ist 55. Guten Morgen, Walter. Hallo. Hallo, Walter. Ich bin ein bisschen nervös im Moment. Ja, das vergeht gleich schon. Ja, du möchtest auch über eine brutale Frau sprechen. Wer war es? Ja, ich habe vor 5,5 Jahren eine Frau kennengelernt. Vor wann? Vor 5 Jahren? Vor 5,5 Jahren. Ja. Und habe 1,5 Jahre später erfahren, dass sie ihre 3 Kinder ermordet hat. Sie hat ihre 3 Kinder ermordet? Ja. was ich aber am Anfang also überhaupt nicht wusste, weil wir nie darüber gesprochen haben. Das habe ich erst durch die Polizei erfahren. Also zu dem Zeitpunkt, als ihr euch kennengelernt habt, hatte sie die Kinder schon ermordet? Ja. Wir haben uns im Juni kennengelernt und ihren letzten Sohn hat sie im April umgebracht. Also mit dem Kissen erstickt. Ich habe das akustisch jetzt gar nicht verstanden. Wann habt ihr euch kennengelernt und wann hat sie das... Im Juni haben wir uns kennengelernt. Ja. Und im April hat sie ihren letzten Sohn mit dem Kissen erstickt. Wie alt waren die Kinder? So wie die Polizei sagte, die Tochter war, wie sie erstickt hat, 8 Monate. Die andere Tochter war 2 und der Sohn war 3. Mhm. Also war ziemlich kurz hintereinander. Und ich hatte sie also durch einen ganz blöden Zufall kennengelernt. Weil wir spielen einmal die Woche bei uns in der Wirtschaft Billard. Wir haben so einen kleinen Billardclub. Also, als du, um es nochmal klar zu stellen, als du sie kennengelernt hast, war sie als Täterin der Polizei noch nicht bekannt? Nein. Ja, die Polizei hatte einen Verdacht. Also, ich hatte gerade am Anfang gedacht, sie hätte schon im Knast gesessen. Nein. Das ist alles sehr später gekommen. Mhm. Und ich hatte sie den Abend kennengelernt beim Billard und. Was machte sie für einen Eindruck auf dich? Sehr nett. Sehr nett. Sehr nett, also wirklich super nett. Sie war 24, ich war damals 49. Mhm. Und hat sie übrigens alle Kinder erstickt? Ja, alle 3. Alle 3 erstickt? Ja. Gott, wie schrecklich. Wo ist das passiert, in welcher Stadt? In Dortmund. In Dortmund, mhm. Ja. So, jetzt hast du sie kennengelernt. Du hast sie kennengelernt als eine freundliche Frau. Ja, wirklich sehr nett, ja. Ja. Wir haben den Abend Billard... Wie lange ihr habt Billard gespielt? Wir haben so einen kleinen Billardclub mit 3 Leuten. Wir haben den Abend Billard gespielt. Mhm. Und sie war mit dem Sohn da vom Bekannten vom Sparclub. Mhm. Und jetzt hatte der Sohn hatte sie eingeladen zum Hähnchenessen und zum Bier trinken. Und hatte aber irgendwie kein Geld, um das Hähnchen und das Bier für sie zu bezahlen. Mhm. Dann hat sie das selber bezahlt und hat dann zu mir gesagt, der wäre hier nicht ganz geheuer, ob ich mitkommen könnte, eine Kassette holen, die sie noch bei ihm hätte. Mhm. Ja, ist ja natürlich. Da bin ich dann mitgelaufen mit ihr und da sagte sie nur zu mir, ob ich eine Gelegenheit wüsste, wo sie heute Nacht schlafen könnte. Hm. Ich sage, natürlich, sag, wenn du willst, kannst du bei mir schlafen. Das hast du wahrscheinlich als Anmacher aufgefasst, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber hatte sie denn kein Zuhause? Ja, sie war bei uns zu Besuch, also in dem Dorf. Und sie wohnte in Dortmund. Sie ist also mit dem Zug von Dortmund aus zu unserem Dorf gefahren. Mhm. Und ich habe sie dann mitgenommen und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Wir haben uns noch eine Pizza geholt und auf jeden Fall habe ich zu ihr gesagt, ich sage, soll ich dir ein T-Shirt geben? Und dann sagt sie, ja natürlich. Und da habe ich ihr ein T-Shirt gegeben, da habe ich nur diese Schwangerschaftsnamen gesehen und habe sie gefragt, ob sie Kinder hat. Mhm. Ja, und da hat sie zu mir gesagt, ja, ich habe 3 Kinder, die sind aber alle 3 tot. Ach. Und wir haben auch die Nacht miteinander geschlafen. Moment, da fragt man doch. Du bist 24, du hast 3 Kinder und alle 3 Kinder sind tot? Fragt man gar nicht, warum, was ist da passiert? Ich habe nur gefragt und sie hat nur gesagt, die wären alle 3 an Kindstod gestorben. Ne? Ach so, da hast du gar nicht weiter nachgehakt. Nein, und wie gesagt, wir sind auch einen Tag später auseinandergegangen. Sie ist nach Dortmund zurückgefahren und... Warst du denn dann mit der Frau noch eine Weile verbunden? Ja, aber nur telefonisch. Ne? Also wir haben uns danach noch 2-mal getroffen. Wie lange hat das denn gedauert, bis sie dann von eurem ersten Treffen, wie lange hat das gedauert, bis die Polizei sie dann gefasst hat? Moment, da muss ich jetzt überlegen. 2000. Naja, so ungefähr einen Monat oder ein halbes Jahr? Oder? Nee, das waren fast 1,5 bis 2 Jahre. 2 Jahre? Hat das noch gedauert? Ja, einen genauen Zeitraum kann ich nicht feststellen. 1,5 bis 2 Jahre? Ja. Aber ihr habt dann euch nur noch ein paar Mal getroffen und telefoniert. Richtig, wir haben uns noch 2-mal getroffen. Einmal wollte ich zu ihr fahren, weil ich hatte eine Bekannte von mir, die wollte damals ihre Nähmaschine haben. Hm. Und die wohnte 30 Kilometer von ihr weg, wo sie also bei ihrem Freund war. Ja. Ja, und da war sie nur den Abend nicht da. Und dann sagte der Freund nur, sie wäre nach Dortmund gefahren. Da habe ich gesagt, ist in Ordnung. Wir haben immer miteinander telefoniert. Aber es war nie so, dass sich da eine Liebesbeziehung hätte entwickeln können? Nein. Das war nur die eine Nacht. Es war nur die eine Nacht und dann hat sich das so, ist das so versandet, der Kontakt? Ja, wir haben einmal die Woche, also alle 14 Tage oder einmal die Woche miteinander telefoniert. Habt ihr so lange miteinander telefoniert, bis sie verhaftet wurde? Richtig, wir haben uns auch in 2 Jahren nur, also in den 2. Aber wie sonderbar, wieso telefoniert man, wieso trifft man sich dann nicht mal, also irgendeine Art Freundschaft muss sich ja dann schon entwickelt haben. Ja, sagen wir mal, sie hat mich 2-mal besucht und wie gesagt, den Rest haben wir nur miteinander telefoniert, also einmal die Woche, alle 14 Tage mal. Ja. Bis dann eines Tages die Polizei bei mir anrief. Mhm. Und sie hat mich nach einem Namen gefragt, da habe ich gesagt, hallo, kenne ich nicht. Ach so, sie hat dir den falschen Namen gesagt. Nein, sie hat mir wohl, ich wusste nur ihren Spitznamen. Ach so. Mhm. Also nicht ihren richtigen weiblichen Vornamen, sondern ich wusste nur ihren Spitznamen. Okay, so ist die Polizei dann an dich herangekommen und dann hast du es dann auch erfahren, was passiert ist oder welcher Verdacht da im Raum stand. Die Polizei hat mein Telefon die hat unser Telefon abgehört. Verstehe. Aber dann hast du bald erfahren, dass um was es da geht. Richtig. Ja, wie gesagt, die Polizei hat unser Telefon abgehört. Und wie gesagt, bis auch mal die Polizei bei mir am Telefon war, weil ich habe nur ein Handy. Hm. Und zu mir sagte, ob ich die und die Person kennen würde. Und dann sage ich, tut mir leid, kenne ich nicht. Hm. Wie gesagt, ich kannte nicht ihren richtigen Vornamen. Ja, ja, okay. Aber du hast es dann bald erfahren, was da los war. Als du es dann erfahren hast, muss doch für dich irgendwie die Welt zusammengebrochen sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast mit einer Kindesmörderin geschlafen, ja, und hattest zweijährigen Kontakt mit dieser Frau. Richtig. Was für ein Gefühl hast du denn so in dieser Zeit, wenn man so oft miteinander telefoniert, kriegt man ja schon so ein Gespür für einen Menschen. Was war das für ein Gespür? Nett, lieb und nett. Immer nett, immer lieb. Lieb und nett. Die hat mich wohl mal einmal am Telefon gefragt, da haben wir mal so drüber gesprochen. Wir kamen so auf Polizei und da hat sie mich wohl mal gefragt, was zum Beispiel, ob Mord verjährt. Mhm. Wie kommt denn da jetzt auch mal drauf? Ja, sie wollte das nur mal so wissen. Ah ja, ah ja. Da haben wir auch nichts bei gedacht, bloß. Was hat sie denn eigentlich mit den Kindern, die sie ermordet hat, getan? Wo hat sie die versteckt? Ja, die sind ganz normal beerdigt worden. Sie hat die mit dem Kissen erstickt. Nur ein Polizist in Dortmund, der hat da nicht richtig dran geglaubt, weil sie jedes Mal gesagt hat, die Kinder wären an Kindstod gestorben. Ach so. Und dieser Polizist, der hat immer weiter nachgehakt. Ich verstehe. Und dieser Polizist hat dann, weil ich damals mich gewundert habe, weil ich hatte damals eine Prepaid-Karte von meinem Sohn, die hatte ich damals im Handy, wo sie immer drüber angerufen hat. Mhm. Und die Polizei hat das abgehört, das Handy, also jetzt ihren Festanschluss und mein Handy, ja, weil sie immer zu mir gesagt hat, wenn ich angerufen habe, lege ich auf, ich brauche nichts bezahlen, ich rufe dich zurück. Ja. So, jetzt habe ich ja natürlich am Handy ihre Festanschlussnummer gesehen. Mhm. Und wir haben manchmal wirklich 2, 3, 4, 5, wir haben zum Beispiel einmal hört sich Wörtern von abends 8 bis morgens um 7 Uhr telefoniert. Mhm. Und ich war damals super. Hast du denn diese Frau, nachdem das dann raus war, gut, da wurde sie wahrscheinlich dann sofort verhaftet, hast du irgendwann nochmal was von der gehört? Nein. Dieses war in welchem Jahr, wann ist sie verhaftet worden? Müsste so 2006, also 2004 haben wir uns kennengelernt, da bin ich 50 geworden. 2006 ungefähr. Muss das so 2006, 2007 gewesen sein. Zu was ist die Frau verurteilt worden? Du hast es hier dann in der Presse verfolgt. Lebenslänglich. Hm. Ist wie gesagt, die Polizei war ja bei mir und die hat mich danach gefragt. Ich war total von Kopf gestoßen. Glaube ich. Und ich gucke ja auch immer, zum Beispiel habe ich ihren Kollegen vorhin schon gesagt, viel so Videotext und so. Mhm. Und da stand das dann auch drin, dass eine Frau in Dortmund ihre 3 Kinder ermordet hat und dass sie dazu nach 25 Jahren. Und ich habe wohl mal die Polizei angerufen, weil ich sie mal besuchen wollte. Und da hat der Polizist nur zu mir gesagt, also er dürfte mir nicht sagen, wo sie ist. Ach, du würdest sie besuchen wollen? Bitte? Du würdest nur wissen, was sie sich dabei gedacht hat. Also du würdest sie auch heute noch im Knast besuchen? Ja, aber nur zu erfahren, was sie sich dabei gedacht hat. Glaubst du, dass man da eine klare Antwort bekommt? Nein, glaube ich nicht. Hast du es in der Presse verfolgt, was sie vor Gericht gesagt hat, warum sie das getan hat? Nein, das war ja nicht. Es stand ja nur im Videotext anschließend, dass sie zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Es wurde nichts weiter erklärt. Nein. Auch nicht, ob sie psychisch erkrankt ist, wurde auch nicht klar. Nicht von drin. Mhm. Also sie muss auch so wie das, ich schätze mal, also ich habe da mit jemandem darüber gesprochen, den ich sehr gut kenne, der auch bei der Polizei ist, der hat nur gesagt, also wenn sie lebenslang gekriegt hat, dann hat sie das auch alles gestanden. Also oder. Mhm. Ist das nicht für einen selbst ein bisschen, ich stelle mir das gerade vor, ich versetze mich in deine Situation. Schaudert es einen da nicht irgendwie, wenn man sich vorstellt, ich habe so lange Kontakt mit einem Menschen gehabt, der so brutale Taten zu verantworten hat? Also müsste jetzt auf die Situation ankommen, wenn ich sie sehen würde. Also so im Nachhinein ist das nicht für dich der Fall. Nee. Also ich habe das eine hat mit abgeschlossen, aber ich würde es gerne wiedersehen, weil ich muss auch dazu sagen, ich habe selber 4 Töchter, also zwischen 35 und 29. Und meine erste Frau ist auch Telefonin. Ich könnte meine, also sowas könnte ich nie, könnte ich wusste. Das Einzige, was mich über ein Jahr beschäftigt hat, für mich persönlich jetzt. Ja. Du hast mit einer Mörderin geschlafen. Ne? Ja, ja, das meine ich ja sowas zum Beispiel auch, dass einem da nicht ein Schauder den Rücken runterfällt. Ja, nochmal, am Anfang sind die Zahlen so ein bisschen durcheinander gegangen. Die Kinder waren alt von bis? So wie der Polizist sagte, also die eine Tochter war 8 Monate, die andere Tochter war 2 Jahre und der Sohn war 3 Jahre. 3 Jahre, so. Alle erstickt mit dem Kissen. Alle erstickt mit dem Kissen. Ja, und ja, du hast eine Mörderin geschlafen, ja. Ja. Ich sag, du hast mit einer Mörderin geschlafen. Ja, sowas ja, beschäftigt einen dann natürlich. Ja, beschäftigt hat, ne? Weil ich habe das auch nie jemand erzählt bei uns im Dorf. Nur die merken ja zum Beispiel, wenn man durch den Wind ist, ne? Ja, ja. Also ich war da, also wie gesagt, ich war damit so durch den Wind, weil sie war wirklich am Telefon immer lieb, nett. Ja, und wahrscheinlich eine völlig, völlig gespaltene Persönlichkeit hatte die Frau, die nach außen in die Rolle spielte, die sie dir gezeigt hat und aber in sich einen unfassbaren Abgrund hatte. Ja, mir ist hinterher wohl erzählt worden von dem Polizisten, der bei mir war, der mich verhört hat, also dass sie wohl verheiratet war und dass sie immer neue Freunde hatte und wahrscheinlich wohl auch einen Freund hatte, der sie mit den Kindern unter Druck gesetzt hat, entweder die Kinder oder ich. Ne? Naja. So ist das dann. Lieber Walter, ich danke auch dir, dass du angerufen hast und uns deine Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ich muss sagen, tolle Sendung, verfolge ich ungefähr seit 12 Jahren. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Vielen Dank, Walter. Alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiederhören. 0800 220 50 50, unser Thema heute, brutale Frauen. Und ich bin verbunden jetzt mit Sandra und Sandra ist 36. Guten Morgen, Sandra. Hallo, Domian. Hallo, Sandra. Auch erstmal Riesenlob und wir haben uns sogar schon mal real gesehen. Du und Heller von Sinn, Essen Cinemax. Ah ja. Da habe ich noch Buch gekauft mit Autogramm und so. Ah ja, das ist schon eine ganze Weile her, glaube ich. Aber egal, ist ja jetzt nicht das Thema. Sandra, du willst mir auch von einer brutalen Frau erzählen. Ja, das ist eigentlich fast identisch mit der Geschichte, die vorhin schon mal war. Eine Frau habe ich jetzt leider nicht ganz mitgekriegt, weil ich habe ein bisschen später umgeschaltet. Bei mir war es die Pflegemutter, die mich auch verprügelt hat. Ich war 6, als ich in die Pflegefamilie kam und das ging dann so 6,5 Jahre. Ja, also auch von 6 bis 12 ungefähr. Dann. Ja, genau. Die dich sehr verprügelt und misshandelt, kann man sagen, misshandelt hat? Misshandelt, was hat jeden Fall. Sag mal einige Beispiele, was sie mit dir gemacht hat. Ja, die üblichen Sachen, ne, geschlagen mit einem Löffel auch oder mit dem Stiel oder Kleiderbügel, das sind so die Sachen, ja, die sind ja eigentlich schon so allgegenwärtig. Hat sie dich auch auf den Kopf geschlagen? Ja, wo sie gerade getroffen überall hat. Hin. Ja, aus welchen Anlässen? Weil ich Bettnässerin war. Ach so. Ja, so. Und ich denke mal, sie war damit überfordert oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche sie immer dann noch reinzuversetzen. Das macht es ja dann noch viel schlimmer für so ein Kind. Ja, natürlich. Als ob das sie Kind wollte von mir immer wissen, warum ich das tue. Und ja, als Kind, was sollst du antworten? Ja, was sollst du antworten? Wie oft kam es zu solchen Gewalttätigkeiten? Täglich. Täglich? Also da war täglich irgendwas. Ich musste da nachher gar nicht mehr großartig irgendwas machen. Das ging so weit, ich hatte gar keinen Namen mehr. Ich wurde nur noch Emma genannt, habe die meiste Zeit im Keller verbracht oder auf dem Dachboden, halt, aber hauptsächlich Keller, Kohlenkeller und solche Sachen. Und wie war es mit dem Essen? Hat sie dir zu essen gegeben? Ja, so alle paar Tage gab es dann auch was zu essen für mich und zu trinken. Allerdings, ich durfte natürlich nicht mit der Familie am Tisch sitzen. Ich musste dann entweder, wenn ich dann schon in der Küche mit sein durfte, stehend an der Fensterbank. Stehend an der Fensterbank. Wie groß war denn die Restfamilie? Sie hatte wohl noch 5 eigene Kinder und mit mir noch 3 aus dem Heim. Also 3 Pflegekinder insgesamt. Ach so, eine Riesenfamilie war das. Ja, ja. Hat sie denn nur dich so schlecht behandelt und die anderen Kinder auch? Ja, die 5 eigenen, die waren schon groß. Eine war dann auch ziemlich schnell aus dem Haus. Aber die anderen beiden Pflegekinder haben auch gekriegt. Und sagte ich gerade schon dem Kollegen, da war ein Junge, der war geistig behindert. Er hatte die rechte Gehirnhälfte tot. Und auch wenn der irgendwas angestellt hatte, hat er genauso gekriegt. Hatte das Jugendamt denn nicht so ein Auge dann auf die Familie? Das waren Pflegeeltern. Ja, genau. Ja, frage ich mich bis heute, wie das passieren kann, dass da nie irgendwie jemand wirklich drauf aufmerksam wurde. Es gab wohl irgendwie sowas wie ein Jugendamt, so eine ähnliche Institution, eine kirchliche war das wohl. Und da war wohl eine, die dann wohl zwischendurch rauskam, aber die war der Auffassung, dass es meine Schuld ist und ich gehöre ins Heim für schwer erziehbare Kinder und solche Sachen. Ja, ich meine. Gab es denn da auch einen Pflegevater? Ja, natürlich. Und wie hat er sich verhalten? Der hat sich rausgehalten. Also wenn er schon mal da war und das mitgekriegt hat, hat er sich rausgehalten. Also da hat sie machen lassen. Ich stelle mir gerade die Situation für so ein Kind unglaublich schlimm vor, dass du nicht am Tisch sitzen darfst, sondern du stehst, wenn du was zu essen bekommst, an der Fensterbank und musst da deinen Teller leer essen. Ja, da auch Hausaufgaben machen, wenn ich denn da mal in der Schule war, weil oft ging ja nicht, weil ich auch grün und blau war oder mich teilweise kaum rühren konnte, weil die mich halt so vermöbelt hat, oder halt mit einem Stück Gartenschlauch zum Beispiel oder solche Sachen. Und aber das heißt doch, dass du eigentlich in ständiger Verspannung und großer Angst gelebt haben musst. Teilweise in Todesangst. Auf jeden Fall auch. Nun bist du ja erst 36, da waren die Zeiten ja schon so ein bisschen anders als die Leute, die jetzt vielleicht 60 sind und von früher erzählen. Hat man denn in der Schule das nicht irgendwie bemerkt? Nein. Das hat keiner bemerkt? Entweder hat es keiner gemerkt oder es haben alle weggesehen. Also. Und du hast dich auch nicht getraut, das irgendjemandem zu sagen? Gottes Willen. Weil du dachtest, dann schlägt die dich tot. Genau. Auf jeden Fall. Also sie war wohl, der Auffassung hatte ich dem Kollegen gerade gesagt, meine Mutter war wohl Alkoholikerin. Deine wirkliche Mutter? Ja, genau. Und hat sich mit mehreren Männern immer wieder rumgetrieben. Ich habe auch noch etliche Halbgeschwister. Und sie meinte wohl, ich würde es mir eher selber machen und zur Befriedigung würde ich mich dann einnässen. Es war ja nicht nur das Bettnässen, zumal im Bett habe ich ja dann irgendwann gar nicht mehr geschlafen, sondern halt im Keller, in einem Müllsack oder wie auch immer. Du musstest im Keller schlafen? Ja, klar, im Kohlenkeller oder halt in der Waschküche. Und weißt du sagst das alles so beiläufig. Das ist ja jeder Punkt für sich ist ja ein Drama. Ja, wenn man ein Kind im Keller schlafen lässt, da haben ja die meisten Kinder natürlicherweise Angst. Ja. Im dunklen Keller, wahrscheinlich war es auch ein Altbau. Oder ist auch egal, es war ein Keller, ein Kohlenkeller und das ist grauselig. Und da musstest du schlafen. Ja, klar. Mann. War schon heftig, natürlich, klar. Und Horrorgeschichten erzählt, da kommt nachts einer, der schlitzt kleine Kinder auf und irgendeiner hat sich dann irgendwie verkleidet oder wie auch immer und hat dann gegen die Kellertür gebollert und solche Sachen und ich habe es gesehen und war schon Horror. Ich könnte mir vorstellen, wenn dieses Bettnässen sie so in Wut gebracht hat, hat sie dir irgendwie angedroht, ich klebe dich zu unten oder ich nähe dich zu? Nee, sie wollte mir das da unten wegschneiden. Sie wollte es dir wegschneiden? Ja, damit das eben nicht mehr passiert. Und sie hat es auch versucht. Sie hat es versucht? Ja, sie ist also mit einem großen Brotmesser auf mich zu und wollte dann loslegen. Und natürlich habe ich mich mit Händen und Füßen gewehrt, weil da war der Punkt, wo ich dachte, wenn du jetzt nicht irgendwas machst, ich wär's dann, das überlebst du nicht, ganz klar. Und Gott, ist das schrecklich. Sie hat dann Gott sei Dank auch irgendwann von mir abgelassen. Nur klar, ich hatte jetzt von Kopf bis Fuß überall Schnittwunden, ganz klarer Fall. Aber da habe ich auf jeden Fall... Es kam so weit, dass sie dich mit dem Messer schon hat schneiden geschnitten? Ja, ja, natürlich. Aber sie ist nicht an deine Vagina gekommen? Nein. Mhm. Ich hatte Gott sei Dank auch Sachen an, aber sie war wie eine Furie auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie alt war ich da, 10? Ja. Jetzt wo ich die solche wahnsinnigen Kräfte irgendwie entwickelt habe, dass ich mich da so habe lernen können. Das verstehe ich irgendwie auch nicht ganz, aber naja, in solchen Situationen. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, das ging auch bei dir, bei der ersten Anruferin, auch bis zum 12. Lebensjahr. Mhm. Was ist dann geschehen? Ich bin weggelaufen. Ich sollte mal wieder wohin? In den Keller. Ist irgendwie auch so eine ganz komische Geschichte. Ich hatte einen recht weiten Schulweg. Also vorweg gesagt, man hatte ja angedroht, du sollst wieder irgendwie in den Keller eingesperrt werden. Ich sollte in den Keller und sie sollte mich da irgendwie mit einer Drahtbürste abschrubben oder was. Und sie hat das vorher schon mehrmals gemacht, dass ich wirklich teilweise Hautschichten vom Hintern waren weg. Also wusste ich, was da jetzt auf mich zukommt, wenn sie gleich runterkommt und bin dann durch den Keller, durch den Garten abgehauen. Und ich weiß wohl, wenn ich dann zur Schule mal gegangen bin, kleines Mädchen, sieht Babykätzchen, den Rest kannst du dir sicherlich denken. Da habe ich dann mal ganz gerne einen Abstecher gemacht und dann irgendwie ein bisschen mit den Kätzchen herumgeschmust und zu den Leuten bin ich dahin und denen habe ich erzählt, dass ich weggelaufen bin und auch warum. Ach so. Ja, und die haben dich ernst genommen? Erstmal da behalten und mir erstmal was zu essen gegeben, mir erstmal was Neues zum Anziehen gegeben. Und die haben dir geglaubt auch? Dürfen. Ja, natürlich. Und die sind dann gleich am nächsten Tag mit mir zum Jugendamt und von da aus ging es dann erstmal wieder ins Heim. Was wahrscheinlich für dich ein Glück und eine Erholung war, im Heim zu sein. Oder? Ja, natürlich. Also da erstmal weg, das war schon... Was ist denn aus dieser Frau geworden? Ist sie zur Rechenschaft gezogen worden? Weißt du das? Soweit ich weiß nicht. Ich habe wohl, nachdem ich im Heim war, noch mal kurz Kontakt zu ihr gehabt. Die anderen Kinder waren nach wie vor noch da. Ach, die hat man dieser Frau belassen? Ja. Obwohl bewiesen war, dass sie mit einem Kind schon so ein Unglück angestellt hat? Ja. Das sind Zustände. Ich habe auch nachher einen anderen Vormund bekommen und habe sie auch mal gefragt, warum denn da nie was passiert ist, warum ich das so lange erleiden musste. Den Vormund hast du gefragt? Ja, klar, ich hatte irgendwann eine andere und ich habe sie gefragt, das muss doch irgendeinem aufgefallen sein, vor allem wenn jemand vom Amt kam, um mal nach dem Rechten zu gucken, dass die mich nie gesehen haben. Ja, genau, die ist dann immer, die Sandra, die ist bei Freundinnen oder sonstiges. Unfassbar, unfassbar. Weißt du heute was von der Frau noch? Ich weiß, dass sie noch lebt. Du weißt das ja. Ich wollte mit ihr reden. Mhm. Und ich bin vor Jahren mal an dem Haus vorbeigegangen und war ganz entsetzt, weil ich habe im Garten Kinder gehört. Das fand ich also, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Mhm. Hab dann auch mal da angerufen und sie war auch dran und habe dann gleich wieder aufgelegt, weil das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht. Das glaube ich. Ich glaube allein schon, ich stelle mir gerade vor, wenn du da vorbeigehst an dem Haus deines Martyriums, dass dir da war schon der Angstschweiß ausbricht. Ja. Geschweige denn, wenn du diesem Monster, sage ich jetzt mal, gegenüberstehst. Ja. Ist auch eine Sache, die ich bis heute noch nicht, ich kann da wohl so ganz locker drüber reden, mhm. aber ist halt eine Sache, die habe ich bis heute noch nicht abgeschlossen. Ich war auch in psychologischer Hilfe mehrmals, aber es hat mir irgendwie alles nichts gebracht. Das heißt, also ich bin nach wie vor Bettnässer. Es passiert zwar nicht ständig oder so, aber es passiert. Aber das ist ja auch so verständlich, wenn man sich vorstellt, dass man dass man 6 Jahre der Kindheit, so war es ja bei dir, ne, vom 6. bis 12. Ja. quasi jeden Tag in so einer Angst, wenn nicht Todesangst, gelebt hat. Für ein Kind ist ja so eine große Angst, ist das ja Todesangst irgendwie. Ja. Mag man sich ja gar nicht ausmalen, was das mit der Kinderpsyche macht. Die ist kaputt. Ja. Die ist eindeutig kaputt auf jeden Fall. Man hat sowieso erstmal Schwierigkeit, klar, überhaupt Vertrauen aufzubauen zu anderen Menschen, ist ja ganz klar. Hast du auch Kinder heute? Ja, ich habe 3 Stück. Wie gehst du mit deinen Kindern um? Ich sag mal so, ich gebe mir Mühe. Ich bin nicht perfekt. Mhm. Und ich werde auch schnell laut. Mhm. Mir ist auch schon mal bei dem einen oder anderen die Hand ausgerutscht, aber mehr als ein Klaps auf dem Popo war das nicht. Wobei, ich möchte das jetzt nicht entschuldigen, das ist eigentlich von Dingen, geht nicht. Mhm. Aber ich gebe mir jeden Tag immer wieder Mühe, weil ich auch alleinerziehend bin, ist das natürlich dann alles noch ein bisschen was anderes. Wie alt sind die Kinder? Der Kleinste, der wird jetzt 4 und die Große ist 9, wobei die Große lebt beim Vater. Ach so. Weil der auch, mit dem kam ich auch nicht so wirklich klar, hatte auch Angst vor ihm und sowas. Und wirst du den Kindern irgendwann das alles erzählen, was du erlebt hast? Ich weiß es nicht. Ich finde ja. Dann werden deine Kinder ihre Mutter noch besser verstehen. Es ist ja keine Schande, es ist ja ein großes Unglück, in das du hineingestoßen worden bist. Vom Schicksal. Ja, natürlich. Ich finde es schon. Ich habe denen wohl mal ansatzweise erzählt, dass ich halt nicht so eine ganz glückliche Kindheit hatte und auch nicht bei meinen richtigen Eltern aufgewachsen bin, sondern bei Pflegeeltern und dass es da eben nicht immer so sehr schön war. Also je älter sie werden, ich finde schon, dass du es tun sollst. Ich glaube, es ist für die Kinder gut, weil sie ein Gesamtbild von der Mutter bekommen. Und ich glaube, es tut dir auch gut. Weil das auch noch mehr ein Vertrauen bildet zu deinen Kindern, wenn sie eben diese Vergangenheit deines Lebens auch kennen und einschätzen können. Mhm. Liebe Sandra, darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, wenn du das gerne möchtest? Ja klar, ich kann jetzt sowieso nicht mehr schlafen. Also heute Nacht ist die Anja hier und ich danke dir auch sehr für die Offenheit. Weil ich glaube wirklich für euch alle, die ihr heute anruft, ist das auch schwierig, das so etwas zu erzählen, weil da kommen all die Erinnerungen wieder hoch und wie gesagt, ich hatte wohl vor ein paar Tagen bei dir reingeguckt und habe auch mitgekriegt, dass das Thema läuft und natürlich, da hatte ich erstmal ein Kloß und dann, ich habe es aber wieder vergessen, verdrängt wie auch immer und habe dann heute umgeschaltet und dann, ach ja, oh Mann, Mist, das war ja heute und dann diese eine Anruferin und da habe ich hier schon gesessen, ne, dicken Kloß und dann in den Augen und da kam das alles hoch und da dachte ich, komm, jetzt versuch's doch mal, jetzt rufst du mal da an. Gab es eigentlich mal noch eine Schlussfrage an dich, gab es Zeiten oder heute auch, dass du dieser Frau wirklich, ja, großes Unglück wünscht? Die Zeit gab es. Aber die letzte Zeit, ich sag mal so das letzte halbe Jahr, wo ich da war, wo ich dann echt teilweise dann schon als Kind da gedacht habe, warum wird die nicht vom Auto gefahren, weil sie auch mit so Sachen kam, da war damals auch ein großes Unglück mit einem Flugzeug, 300, weiß ich nicht, wie viele Leute umgekommen und sie mir auch sagte, warum hast du nicht drin gesessen? Ah ja. Gott, solche Sachen Gott, dann immer auch. Also, Gott, wie grausig. Da waren schon teilweise Momente, wo ich als Kind dann auch gesagt habe, wieso ich, warum sitzt du nicht da drin? Na, aber ich habe mich dann vor dem Gedanken selber erschrocken und dann auch Angst wieder gekriegt. Ja, aber das ist ja verständlich. Ich habe Angst gekriegt, dass sie mir das anmerkt, dass ich da gesagt habe, um Gott. Verstehe. Liebe Sandra, wir melden uns jetzt gleich bei dir. Das heißt die Anja. Ich wünsche dir von Herzen, dir und deiner kleinen Familie wirklich alles Gute. Alles Gute von Herzen. Ja, ich dir auch und weiter so, ne? Vielen Dank, sehr nett. Tschüss, Sandra, ciao. Jo, tschüss. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Ralf und Ralf ist 47 Jahre alt. Guten Morgen, Ralf. Ja, guten Morgen, Dobian. Schönen guten Morgen, Ralf. Über wen möchtest du erzählen? Über welche Frau? Eigentlich sage ich jetzt mal über meine jetzige Lebenspartnerin und aber auch über meine Kindheit, weil jetzt vor kurzem vorgekommen ist, dass sie, ich schätze mal, vor Hilflosigkeit auf mich eingeschlagen hat, also auf den Kopf auf mich geschlagen hat und ich mich dann in der Kindheit wieder zurückversetzt habe. Lass uns mal zunächst über die Lebenspartnerin sprechen. Wie lange bist du mit der Frau jetzt zusammen? Also ich bin jetzt über 3 Jahre mit ihr zusammen und schlägt die Frau dich regelmäßig? Nein, das ist jetzt zweimal vorgekommen, weil ich hinterher immer gesagt habe, hör mal zu, ich möchte nicht mehr die Beziehung, also ich kann das seelisch nicht mehr. Mhm. Ja, der Lebenspartner, der Alte, der wohnt noch da. Obwohl sie nichts haben miteinander mehr, aber der beschimpft sie, ich muss dabei zusehen, wie... Moment, der wohnt bei euch mit in der Wohnung? Nein, die haben also noch beide ein Haus zusammen. Ach so. Ja, und keiner möchte auf das Haus verzichten, ja? Ach so, wenn du da zu Besuch hinkommst, ist der Typ da? Nein, ich war, wenn das mal so gewesen wäre, dass ich jetzt schon mal auf Besuch gewesen wäre, gar nicht. Ach so. Also sie kommt also für 2-3 Stunden für samstagsabends nach mir hin. Ja. Sie hat 3 Kinder. Die 3 Kinder habe ich in den ganzen 3 Jahren noch nicht einmal kennengelernt. Mhm. Sie hat also meinen Sohn von vornherein kennengelernt. Der hat sie auch, oder der liebt sie auch und kommt auch gut klar mit ihr. Mhm. Und das sind alles so Dinge, die mir natürlich wehtun. Ja? Aber letztendlich wolltest du die Beziehung nicht mehr. Und daraufhin ist sie ausgerastet. Genau. Und was hat sie denn da genau gemacht? Ja, also wir lagen dann zusammen im Bett und ich habe dann immer wieder gesagt, hör mal zu, ich möchte mehr. Und sie hat mir dann auch immer wieder versprochen, ja, nächstes Wochenende schlafe ich bei dir. Und dann war das Wochenende, der Samstag ist dann gekommen und dann hat sich doch wiederum nicht dran gehalten. So, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, nein, ich möchte diese Beziehung nicht mehr. Ja. So, und dann hat sie aus Hilflosigkeit dann auf mich eingeschlagen, sage ich jetzt mal auf den Kopf. Wie hat sie das denn gemacht? Mit den Händen oder mit einem Gegenstand? Mit den Händen, ja, aber richtig feste. Lagst du da im Bett oder standst du? Ja, ich lag im Bett, ne? Bin dann aber hinterher aufgestanden und wie gesagt, weil ich mich in meiner Kindheit wieder zurückversetzt gefühlt habe, habe ich, sage ich jetzt mal, ich habe immer gesagt, sie möchte doch bitte aufhören damit. Sie kennt auch meine Kindheit. Habe ich ihr alles erzählt und habe mich dann, sage ich mal, in dem geholfen, indem ich weggeschubst habe. Und in dem Moment habe ich auch meine Mutter vor mir wieder gesehen, ja? Verstehe. Dass ich ihr dann hinterher auf die Beine gehauen habe, auf die Nacken und gesagt habe, lass das einfach sein, mir auf den Kopf zu hauen. Mhm. Ja? Das heißt, jetzt können wir mal einen Rückblick in deine Kindheit machen. Ja. Das heißt, du bist von deiner Mutter auch geschlagen worden oder sogar oft geschlagen worden? Also sehr extrem sogar, ja. Also auch auf den Kopf. Ja, mit Stocheisen, früher gab es ja diese Öfen oder mit dem Teppichklopfer, ja, also vom ersten Schuljahr an, dass ich da jetzt. Moment mal, mit dem Stockeisen, ich kenne die auch noch, das waren so Rütteleisen aus Kohleöfen. Das sind ja so richtige Eisenstangen. Damit hat die Frau auf dich, den kleinen Jungen, eingeschlagen. Ja, nicht nur auf mich, also die letzten 4, ich habe also noch 11 Geschwister. Und die letzten 4, mit denen, sage ich jetzt mal, hat sie das ganz extrem gemacht. Ja, also mit dem Teppichklopfer, ich kann mich daran erinnern, meine kleine Schwester, die 2 Jahre jünger wie ich, wenn die Fingernägel gekaut hat, dann musste die Finger auf den Tisch legen und dann hat die mit, früher gab es diese Holzklopfer, für Fleisch zu klopfen. Ja, Kotelettklopfer. Ja, genau. Mhm. Damit hat die dann, sage ich jetzt mal, auf ihre Finger gehauen. Mhm. Ja. Mhm. Oder wenn, früher gab es bei uns nur diese Milchsuppe und irgendwann kriegst du schon einen Würgereiz, nur wenn du sie siehst, diese Suppe. Mhm. Ja, und wenn sie die dann gegessen hat, hat meine Mutter sich immer vorgewarnt, wenn du das ausbrichst, weil sie dann immer gewürgt hat, isst du das wieder. Und das hat dann meine Schwester, musste dann brechen und das musste sie, das Gebrochene, wieder essen. Ja? Hast du denn, kannst du sagen, dass du dann deine ganze Kindheit über von deiner Mutter so misshandelt worden bist? Ja, bis zum 14. Lebensjahr. Wie gesagt, ich kann mich erinnern, das zweite Schuljahr, da hat sie das so extrem gemacht, dass ich blaue Flecken hatte. mit kurzer Hose in der Schule musste, ich die Türe aufmachte und alle ganz entsetzt geguckt hatten. Ich vor Panik abgehauen bin und die ganze Klasse mich hinterher gesucht haben. Ja, und ich mich am See versteckt habe, dass der Direktor, also das war früher mein Klassenlehrer, mich dann geschnappt hat, mit nach Hause genommen hatte, von da aus das Jugendamt dann angerufen hat. Aber das war, du sagst, das war im zweiten Schuljahr. Ja, ja. Da warst du also ja noch jünger, da warst du ja noch jünger als 14. Ja, ja, vom ersten Schuljahr an schon, ja. Okay, dann sind die darauf aufmerksam geworden. Ja. Aber dann bist du ja wieder in die Familie zurückgegangen. Du warst ja noch nicht 14. Nein, dann bin ich ins Heim gekommen. Ach so, da schon. Da bin ich ins Heim gekommen, ja. Und dann war ich dort anders. Ich war eigentlich immer nur auf Reisen gewesen, ja. Entweder war ich zu Hause oder im Heim. Aber du bist dann wieder zurück nach Hause gekommen. Ja, weil sie dann wieder Zusagen gemacht hat, ja, ich ändere was. Und aber sie hat sich nicht geändert. Sie hat sich nicht geändert, genau. Und was ist da mit 14 Jahren passiert? Bist du dann endgültig in ein Heim gekommen? Ja, also mit 14, sag ich mal, irgendwann hat sie dann auch nochmal so auf mich eingedroschen, dass ich mich dann gewehrt habe, wo ich mich natürlich trotz alledem für schäme, ja. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Frau geschlagen oder dass ich bösartig oder so. Ich habe auch Liebe habe ich ja als Kind nicht bekommen, ja. Weißt du, Ralf, aber in dem Fall muss ich erst mal sagen, ist das aber auch nur allzu verständlich, wenn ein 14-jähriger Junge sich, wenn er so viele Jahre so ein Leid erfahren hat von seiner Mutter, wenn er sich wehrt, finde ich völlig okay und nachvollziehbar. Ja, dafür muss man sich nicht schämen. Ja, aber sage ich jetzt mal, habe ich, sage ich mal, auch Schuldgefühle, dass ich, sage ich jetzt mal, meine Lebenspartnerin, das berechtigt mich ja trotz alledem nicht, diese Frau zu schlagen. Das ja, stimmt, das stimmt. Ja. Dann hätte ich von vornherein die Reißleine ziehen. Aber ich liebe diese Frau, aber ich merke aber auch, dass sie mir nicht mehr gut tut. Ja. Lass mich noch mal ein paar Sätze fragen, ein paar Sachen fragen zu deiner Mutter. Das ist ja deine, wir reden ja über deine leibliche Mutter Die ganze Zeit. Lebt deine leibliche Mutter noch? Das weiß ich nicht. Also ich habe seit ganz bestimmt 25 Jahre keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter und seit 15 Jahren ungefähr oder noch 17 Jahren zu meinen restlichen Geschwistern. Weil auch ich meine Geschwister dadurch nicht verantwortlich machen kann, aber ich für mich selber meinen Weg finden musste, weil ich gesehen habe, früher ist man als Kind hingegangen, hat die Schuld auf jemand anders geschoben von den Geschwistern, damit man dieser Schläge entgehen konnte. Was war denn mit dem Vater eigentlich? Mein Vater, das war ganz schlimm gewesen, mein Vater, also anfangs hat er sich immer da reingemischt und wir als Kinder mussten dann mit zusehen, wie die Mutter, sag ich mal, ihm Schlafkropfen in den Kaffee reingetan hat, dass er nur noch, sag ich jetzt mal, vom Bett aus einen Kaffee getrunken hat, sie die Tropfen wieder reingetan hat und er dann von da aus wieder ins Bett gegangen ist. Hat denn die Mutter, die Mutter auch den Vater manchmal geschlagen? Nein, also mein Vater hat sie, sag ich jetzt mal, schon mal geschlagen, wenn er gesehen hat, wie sie dann, hat er zwar selten gesehen, weil er meistens arbeiten war, aber wenn er das gesehen hat, dass er auf uns, dass sie auf uns eingeschlagen hat oder so. War der eher auf eurer Seite? Ist ja auch dazwischen gegangen. Ne? Verstehe. Aber sie hat ihm Schlaftropfen in den Kaffee gemacht, damit sie ihre Ruhe hat vor ihm. Und das über Jahre, weil sie ja wusste, wie er, sag ich jetzt mal, dann ist, dass er das nicht duldet, aber er auch wahrscheinlich genauso weich war wie ich, den Absprung nicht geschafft lebt hat. Lebt der Vater noch? Nein, der ist gestorben. 98 schon verstorben. So, jetzt lass uns nochmal zurückkommen zu deiner Lebensgefährtin. Du kannst dich natürlich verstehen, was da bei dir im Kopf aufgegangen ist, nachdem deine Lebensgefährtin dir auf den Leib getrommelt hatte, auf den Kopf geschlagen hat sogar. Ja. Und was, welche Erinnerungen da hochgekommen sind. Sie hat es dann noch einmal gemacht, zweimal, ne, hast du gesagt. Ja, genau. Also sie hat es das erste Mal gemacht und hab sie dann aufs Bett geschmissen, also so geschubst. Und hab dann, sag ich jetzt mal, wie gesagt, ich wie so ein Blackout und hab auf einmal meine Mutter vor mir gesehen. Ja, und hab dann, sag ich mal, auf die nackten Beine gehauen und hab gesagt, und du lässt das jetzt sein, mich zu schlagen. Hat sie sich denn entschuldigt dafür? Ja, das hat sie getan, aber... Aber trotzdem hat sie es nochmal gemacht. Ja. Danach hat sie es nochmal gemacht, drei, vier Wochen danach. auch wieder aus der gleichen Situation, mhm. weil ich einfach unzufrieden war. Ja, aber für dich ist ja so, wie ich das verstanden habe, diese Beziehung ohnehin gelaufen. Und du möchtest ja eigentlich mit der Frau nicht mehr zusammen sein, oder? Ich liebe sie, aber ich weiß auch, dass es nicht, sag ich mal, mehr so weitergeht, weil man möchte, und das sind Sachen, die tun einem weh, Domian, wenn man 3 Jahre mit einem Menschen zusammen ist. Ja, und, absolut, was du mir gerade erzählt hast, die Konstellation ist schon so etwas von abartig, sag ich mal, das geht letztendlich gar nicht. Verstehst du, wenn sie ins Krankenhaus, sie wurde jetzt operiert vor kurzem, ja, dann hat sie stillschweigend, hat sie das gemacht, ohne mir Bescheid zu sagen, weil ich gesagt habe, denk dran, ich werde mich vor keinem verstecken und ich werde auch nicht zu deinen Zeiten dorthin kommen. Ja. Also letztendlich glaube ich, Ralf, dass die Richtung, also wie ich das jetzt einschätze von dem, was du gesagt hast, die Richtung wahrscheinlich die richtige ist, dich von dieser Frau zu trennen. Denn im Übrigen gilt auch für Frauen das Gebot, keinen Menschen zu schlagen, so wie das Gebot für Männer genauso gilt. Genau. Und einmal schlagen ist schon fast nicht mehr verzeihlich. Ja. Und wenn das zum zweiten Mal, plus die ganzen Hintergrundgeschichten, die du mir gerade genannt hast, klingt das alles nach Trennung. Ich muss leider Schluss machen, Ralf. Die Zeit rennt davon. Auch dir danke ich für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute und hoffe eigentlich, dass du den Abschwung schaffst. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Du hast ja da schon mal Psychologen da. Ja, wir können dich gerne nochmal anrufen. Sehr gerne, wenn du möchtest. Ja, natürlich. Wäre lieb, ja. Ach, kein Problem. Das wird Anja sein. Anja ruft dich gleich an. Ja, danke. Alles Gute, Ralf. Ja, tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Rudolf. Und Rudolf ist 45 Jahre alt. Guten Morgen, Rudolf. Grüß dich, Domian. Hallo, Rudolf. Brutale Frauen heißt unser Thema. Ja, leider. Ich rufe deswegen an, weil ich den Eindruck habe, dass genau dieses Thema so tabuisiert wird seit vielen Jahren, dass man es nicht äußern darf, ohne als frauenfeindlich zu gelten. Du meinst auch, über brutale Frauen zu sprechen? Ja. Mhm. Hast du denn persönliche Erfahrungen? Ja, mit Mama. Mit der Mutter? Mhm. Jawohl. Erzähl mal. Ja, wir sind zu dritt gewesen. Übrig geblieben sind 2. Und ein Geschwister ist gestorben? Ja, die Drillinge sind jetzt nur Zwillinge. Und, also du bist ein Teil von einem Zwilling? Von einem Drilling. Ach so, ich verstehe. Mhm. Und der Drilling hat sich das Leben genommen. Und wir waren mit 12 morphinabhängig durch unsere Mutter. Morphinabhängig durch die Mutter? Weil sie uns abends, damit sie weggehen konnte, ruhiggestellt hat. Die Mutter hat euch Kinder ruhiggestellt mit Morphium? Damit sie ausgehen konnte, auf die Rolle gehen konnte? Jawohl. Wie lange hat sie das gemacht? Ja, also genau nachvollziehbar ist es nicht mehr. Also zwischen dem 14. und dem 15. Lebensjahr hat das dann aufgehört, aber nur deswegen, weil das Morphin fehlte. Wie hat sie euch das gegeben? Per Spritze. Als Spritze, in einer Spritze sogar? Sie hat euch das Zeug gespritzt? Sie ist Krankenschwester. Was hat sie euch denn gesagt? Ihr wart ja schon relativ... Vitamine, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und danach wart ihr dann weggekickt und habt gepennt? Und rausgekommen ist es natürlich durch die Schule und durch die Ärzte. Und weil wir halt abhängig waren. War die Mutter alleinerziehend? Ja. Ja. Wie ist es denn dann konkret rausgekommen? Mit einem Arzt. Ein Hausarzt? Ja. Ja. Er hat Strafanzeige gestellt. Aber das ist ja so ungeheuerlich, dass man überhaupt dann das rekonstruieren konnte, auf die Idee kommt. Ja. Kriegt das erstmal raus, dass ein Kind morphinabhängig ist, wenn es überhaupt nicht krankheitsbedingt mit Morphium behandelt wird? Das Tragische dabei ist eigentlich, also in der Retrospektive, dass eigentlich alle weggeguckt haben. Also die ganzen blauen Flecken, die ganzen Schläge, die ganzen... Also das kam also auch noch hinzu. Das kam ja alles noch hinzu, die Vorgängerin hat erzählt, dass sie im Keller schlafen musste. Auch wir waren an die Heizung angekettet. Und alles das mussten wir vertuschen, weil wir uns so geschämt haben. Weil wir immer geglaubt haben, dass wir schuld sind. Also ihr wart, um das nochmal klar zu, war am Anfang vielleicht ein bisschen durcheinander. Ihr wart Drillinge und einer von deinen Geschwistern hat sich das Leben genommen. Ja. Wann, wie alt war dein Geschwister, dein Bruder, Schwester, als er sich das Leben genommen hat? 19. Glaubst du, dass das damit zusammenhängt, dass das Leben deshalb beendet wurde? Die Frage ist beantwortet sich von alleine. Ja, also ja. Das war auch im Abschiedsbrief. Der hat das einfach nicht ausgehalten. Die Erinnerung daran. Geh mal, da warst du, sagst du, da wart ihr so zwischen 12 und 14 oder in der Kante. Lass uns mal ein bisschen weiter zurückgehen. Wie hat sie euch behandelt, als ihr kleiner wart? 4, 5, 6, 7, 8? Ja, das ist das Merkwürdige dabei. Relativ liebevoll, freundlich. Wann kippte es denn, in welchem Alter? Ja, wir wissen es nicht mehr genau. Bitte? Wir wissen es nicht mehr genau, aber muss irgendwas passiert sein, wo eine zweite Seite an ihr rauskam irgendwie. Das ist ja nun ein ganz, ganz, ganz neuer Aspekt. Das haben wir heute noch nicht so gehört. Da gibt es also eine Mutter, die war, als ihr Kleinkinder wart, war die eine gute Mutter und liebevoll. Ja, nette Kindergeburtstage, Bett bringen. Und irgendwann hat sich das verändert. Hat sich das plötzlich oder schleichend verändert? Eher schleichend. Es war so schleichend, man hat es nicht mitgekriegt. Sie hat halt Gewaltausbrüche gehabt, Schlägereien inszeniert. Aber da muss doch für euch, wenn ihr... Ich gehe mal davon aus, dass ihr, als ihr klein wart, gewaltlos aufgewachsen seid, also keine Schläge bekommen habt. Das muss doch für euch wahnsinnig gewesen sein, als ihr dann vielleicht 11 wart oder 10 und die Mutter hat angefangen, euch zu schlagen. Wir verstehen es bis heute nicht. Das ist das Merkwürdige dabei, dass wir nicht rekonstruieren können, was der Auslöser gewesen sein könnte. Wie oft hat denn die Mutter euch denn dann in der schlimmsten Zeit geschlagen? Täglich. Aus welchen Anlässen? Mit Kochlöffeln, mit Eisenstangen, mit Madonnen, das ist das Lustigste dabei. Mit Madonnen, die ihr zu Hause rumstehen hattet? Genau. Und Anlässe waren, was weiß ich, nicht eingekauft, ihre Blusen nicht gebügelt, ihre Wäsche nicht gewaschen. Neben Schule und allem. Gab es, darüber haben wir heute Abend, das ist noch nicht zur Sprache gekommen, gab es in irgendeiner Weise auch sexuelle Übergriffe? Ja, darüber möchte ich nicht reden. Ich kann darüber nicht reden. Okay, das akzeptiere ich, aber ich erahne dann ja schon einiges. Wenn ihr so stark geschlagen worden seid, ist das nicht in der Schule aufgefallen? Doch, natürlich. Aber man beschützt sogar eine gewalttätige Mutter noch vor Verdacht oder vor Verdächtigung überhaupt und erzählt dann, dass man beim Radfahren gestürzt ist, beim Surfen, beim Skifahren, bei was weiß ich halt irgendwas. Ich habe all die anderen Anrufer vorhin auch gefragt, wie sie jetzt zu der Mutter stehen und ob die Mutter noch lebt. Wie ist das bei dir oder bei euch? Lebt die Mutter noch? Ja. Und wie ist das Verhältnis? Keins mehr, weil wir seit 25 Jahren oder fast 30 Jahren keinen Kontakt mehr. Ah ja, aber du hast zu deinem Geschwister, hast du Kontakt? Ja. Und unsere Mutter ist uns durch Zufall mal begegnet vor 3 Jahren in der U-Bahn und sie hat uns gar nicht erkannt. Sie weiß gar nicht, dass wir ihre Kinder sind. Warst du oder wart ihr denn mal nach all dem, was da passiert ist, an Ungeheuerlichkeiten in einer psychologisch-psychiatrischen Behandlung? Psychiatrisch nicht, aber psychologisch, ja. Lieber Rudolf, ich danke auch dir, meine Sendung ist jetzt vorbei. Ich würde aber auch gerne, weil das jetzt vielleicht ein bisschen kurz war, dich nochmal gleich anrufen lassen, wenn wir uns jetzt verabschiedet haben. Gerne, ja. Ich wünsche dir alles Gute und wir melden uns gleich nochmal. Danke. Okay. Ciao. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Malte Imels und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Bis dahin, tschüss.